Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 498 an Schiller. Meine heutige Botschaft sei vorzüglich der Decke des Almanachs gewidmet, davon ich hier ein paar Proben übersende, die auf weiß Papier zeigt, wie sauber sie gestochen sei. Einige tausend können abgezogen werden, ohne dass man es merklich spüren wird, denn alles ist mit dem Grabstichel gemacht. Auf gefärbtem Papier nimmt sie sich, dünkt mich, besonders gut aus, eigentlich aber ist darauf kalkuliert, dass ein bisschen Farbe drauf kommen soll, wie die eine Hälfte zeigt. Das Ries von dem Schreibpapier, wie eine Probe mitkommt, soll 3 Reichstaler 12 Groschen kosten. Es würde sich gefärbt ganz gut ausnehmen und das Ries würde nicht gar 2000 Decken geben. Das 100 mit erwärmter Platte und sehr sorgfältig zu drucken, verlangt man 16 Groschen, das Buch Papier zu färben 5 Groschen. Für ein Exemplar zu malen würde man allenfalls 18 Pfennige geben müssen. Es käme darauf an, wie viel Gemalte Sie etwa haben wollten. Ich glaube, mancher wird ein paar Groschen fürs bunte Exemplar gerne mehr geben. Schicken Sie mir das gemalte Exemplar sowie das Papiermuster zurück und bestimmen Ihre Bestellung, so kann alles hintereinander gemacht und die Decke zur rechten Zeit fertig werden. Wenn Sie uns besuchen, so können Sie recht gut neben Meiern logieren. Erfüllen Sie nur womöglich Ihr Versprechen. Weimar am 1. September 1798. G.